Mütze, Glatze, boah, das ist Spitze. Glatze, Schuss. Mütze, Glatze, boah, das ist Spitze. Glatze, Schuss. Mütze, Glatze, boah, das ist Spitze. Glatze, Schuss. Paul tut es gern unter der Decke. Glatze, boah, das und Peter am offenen Sarg. Glatze, Schuss. Micha macht es gern Glatze, unter der Dusche. Boah, das und Thomas, sein Haarwuchs ist kalt. Glatze, Schuss. Dass Micha es gern in seiner Dusche tut. Das ist wirklich schon sehr praktisch. Er kann sich dabei dann im Spiegel zu sehen. Ist das nicht wahrlich fantastisch? Großes Kino. Wichsen unter der Dusche, das kann ich nur jedem empfehlen. Denn wenn man sich dabei recht clever anstellt, lassen sich die Haare gelen. Wichsen unter der Dusche, das macht so richtig Laune. Und wenn man dazu etwas Shampoo nimmt, dann fühlt es sich an wie eine Frau, yeah. Wichsen unter der Dusche, das kann ich nur jedem empfehlen. Denn wenn man sich dabei recht clever anstellt, lassen sich die Haare gelen. Wichsen unter der Dusche, das macht so richtig Laune. Und wenn man dazu etwas Shampoo nimmt, dann fühlt es sich an wie eine Frau, yeah. Glatzen setzt, sind Glatzen unter Mützen und bilden sich nach etwas Zeit kleine warme Pfützen. Dann setzt dem Teil am besten gleich einen Gummi auf